Es hat sich eröffnet das himmlische Tor. Die Engelein, die Kugeln, ganz Haufen was hervor. Die Engelein, die Kugeln, die machen Putzigorgel. Bald Aufi, bald Obi, bald hin und bald her. Bald Unterschied, bald Überschied, das freut sie umso mehr. Halleluja, Halleluja, Halle, Halle. Halleluja! Nun haben wir das ganze Gewimmel erblickt. Jetzt hat uns Gott Vater die Botschaft zugeschickt. Wir sollten uns vereinen zum Kindlersirat. Verlassen unsere Öchselein, die Kälber und die Geiß. Verlassen unsere Öchselein, die Kälber und die Geiß. Halleluja, Halleluja! Halle! Halle, Halleluja!